Auffallend, dass bei Hermann von Pückler Muskau immer wieder das orientalisch-sinnliche, ihn lockende, mit den Epitaphen ekelhaft, widrig, ja, widersinnig belegt wird. Doch bekanntlich funktioniert psychische Abwehr nun einmal so. Dabei war der reiselustige Fürst ansonsten durchaus nicht zimperlich und in vielem noch den freieren Sitten des vergangenen 18. Jahrhunderts verpflichtet. Nicht nur, dass er sich von seiner Frau pro forma scheiden ließ, um in England zu einer guten Partie und entsprechenden Geldern für seine Gartenbaulust zu kommen. Ebenso wenig hielt ihn die Missbilligung der Gesellschaft davon ab, eine orientalische Sklavin als Geliebte auf seine heimischen Güter zu verbringen, wo sie allerdings kurz darauf am unwirtlichen deutschen Klima zugrunde ging. Hingegen sucht der Dichter Gustave Flaubert, der etwa 20 Jahre später den Orient bereiste, geradezu das Ausgefallene, auch Ekelhafte und Obszöne. Er will, wie er einmal schreibt, in allem einen Pfiff, eine Bitterkeit. Und selbst in der Begeisterung soll die Verzweiflung stecken. Nur so kann er genießen, im Stile einer schwarzen Romantik. Flaubert, 1850, an seinen Bruder. Man kann sein Interesse für die Menschheitsakademie hier voll befriedigen. Eine große Zahl der Herren der Schöpfung läuft vollkommen nackt herum, was die Engländerinnen ihren Blick abwenden lässt. Die Brüder sind im Übrigen fantastisch gedrechselt und ausgestattet. Was die Frauen angeht, so sieht man nichts von ihren Gesichtern, aber die Brust voll und ganz. Auf dem Land zum Beispiel ergreifen sie, wenn sie einen kommen sehen, ihr Gewand und ziehen es vors Gesicht. Und um ihre Züge zu verbergen, entblößen sie das, was man gemeinhin den Busen zu nennen pflegt. Das heißt, das Stück vom Kinn bis zum Nabel. Oh, Brüste habe ich gesehen. Brüste habe ich gesehen. Brüste. Anmerkung. Der ägyptische Busen ist sehr spitz und zitzenförmig und ist nicht im geringsten erregend. Zwischenruf. Das ist europäische männliche Arroganz, die von der Höhe einer vermeintlichen ästhetisch-rassischen Überlegenheit herab wahrnimmt und Urteile fällt. Fürst Pückler hingegen bemüht für seine Urteilsfindung noch die moralischen Instanzen. Voyeurismus, der das obskure Objekt der Begierden entwertet und zugleich die eigene Begehrlichkeit in Ironie und vorgeblicher Reisepflicht verdrängt, eignet beiden Herren. Doch erinnern wir uns, nicht das Obszöne ist obszön, sondern der Blick, dem es so erscheint.